Zum 25. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und zum 99. Geburtstag der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk fanden am 24. Dezember auf verschiedenen Tanzplätzen in der Hauptstadt wie auf den Plätzen vor dem Parteigründungsmonument, dem Triumphbogen und dem Bahnhof Pyongyang und an allen Orten der Republik Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten statt.